Kameradinnen, liebe Kameraden. Wir haben uns erneut hier in diesen Räumlichkeiten zusammengefunden, wobei wir heute mittlerweile schon sagen können, traditionell in diesen Räumlichkeiten. Und das Ganze ist natürlich etwas beengt, aber das Ganze spiegelt damit doch auch ein bisschen den revolutionären Geist unserer Gruppe wider. Ich kann mich, da wir ja heute zwei exklusive Redner haben, heute mal etwas kurz fassen. Das Einzige, was ich euch mit auf den Weg geben will, ich habe es des Öfteren schon gesagt und betont, und ich betone es immer wieder, wir haben als Nationalisten in Deutschland eine gewaltige Aufgabe zu bewältigen, und wir müssen, wenn unser Volk überleben soll, diese Aufgabe bewältigen und unseren politischen Vorstellungen zum Durchbruch verhelfen. Das, Kameradinnen und Kameraden, geht aber nur, wenn wir es gemeinsam versuchen. Es hat heute keinen Wert mehr, in Egoismen zu beharren oder zu glauben, man könne vielleicht das eine oder andere besser als das andere. Nur wenn der gesamte nationale Widerstand zusammenwächst und seiner gewaltigen nationalrevolutionären Strömung wird und dieser Schulterschluss, der in diesen kleinen Räumlichkeiten beginnt, durchgesetzt wird, dann, Kameraden, haben wir eine reale Chance zur Rettung und zum Untergang des großen Volkes. Etwas Neues versuchen, um nicht die ausgetretenen Pfade weiter auszutrampeln, die der nationale Widerstand seit nunmehr 30, 40, 50 oder noch mehr Jahren ausgetrampelt hat. Und als dann die Kameraden aus Berlin und Duisburg kamen und mir ihre neue Konzeption entwickelten und erklärten, da habe ich mich schon klar dazu bereit erklärt, auch nochmal etwas organisatorisch mit anzufassen, um eine Gruppierung aufzubauen, die auf der einen Seite ein klares und eindeutiges revolutionäres Profil hat, auf der anderen Seite aber sich auf alle jene öffnet, die einfach nur auf einem Minimalkonsens basierend bereit sind, irgendetwas für Deutschland zu tun. Wir haben, ich kann es euch versichern, gerade den jungen Kameraden, viele schlimme Jahre des nationalen Widerstandes erlebt, in denen die Hauptbeschäftigung der einzelnen Aktivisten darin bestand, Grabenkriege gegeneinander zu führen. Wir wollen als KDS alles machen. Wir wollen ein Zeichen setzen, dass es sehr unmöglich ist, gemeinsam, trotz in Sachbereichen unterschiedlicher Auffassung, gemeinsam eine Kraft zu entwickeln, denn wir stehen einem gewaltigen Gegner gegenüber. Man kann sich vielleicht noch mit den Gedanken trösten, dass die Globalisierung, der Monopolkapitalismus zum Scheitern verurteilt sind, weil er gegen die ureigensten natürlichen Gegebenheiten verstößt und letztendlich scheitern muss, weil er sich ständig versündigt an der Natur, die unsere Lebensgrundlage ist und daher irgendwann von selbst einmal wahrscheinlich auf den Müllhaufen der Geschichte befördert werden wird. Es bauen sich aber Bedrohungslagen auf, liebe Kameradinnen und Kameraden, die nicht von alleine verschwinden werden. Und ich denke damit hauptsächlich an die Überfremdung unseres Volkes. Wenn diese von den heute herrschenden sogenannte unumkehrbare Entwicklung erst durchgesetzt worden ist, und zwar vollständig, dann gibt es für unser Volk keine Rettung mehr. Und aus dieser Erkenntnis heraus kann ich nur wieder heute, wie immer eigentlich, aufrufen dazu, vergesst jeden Streit, vergesst jeden